Steuern werden für die Unternehmen, vor allem für die mittelständischen Unternehmen, steigen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist, warum Angela Merkel das größte Wirtschaftsproblem Deutschlands ist. Der Anlass dafür ist das Interview von Malcolm Schauf für die Wirtschaftswoche-Zeitung. Malcolm Schauf ist Präsident des Bundesverbands Deutsche Volks- und Betriebswirte. Und in diesem Interview kritisiert er sehr stark die Politik von Merkel und die Person von Merkel an sich. Er sagt, dass Deutschland immer noch von der Politik von Gerhard Schröder profitiert, von seiner Agenda 2010. Und die Verluste, die jetzt die Politik von Angela Merkel dem Land verursacht, werden erst in einigen Jahren gespürt werden. Es gibt aber neben dieser Hauptkritik, das heißt, dass Merkels Wirtschaftspolitik komplett verfehlt sei und sie wirklich nur vom Rückenwind von der Agenda 2010 noch profitiere, weitere Kritikpunkte, bei denen er ein bisschen ins Detail geht. Er kritisiert vor allem, dass Merkel, wie bereits auch schon die Vorgängerregierungen, die Digitalisierung in Deutschland nicht in dem Maße voranschreiten ließen, wie es erforderlich ist. Das heißt, es fehlten die entsprechenden Investitionen. Das, was er zum Beispiel erwähnt, ist, dass in ländlichen Räumen in Deutschland mittelständische und Familienunternehmen zum Teil den Sitz ändern müssen des Unternehmens, weil im ländlichen Raum Internet bzw. die Digitalisierung so schlecht vorangeschritten ist, dass sie faktisch für die globalisierte Wirtschaft nicht mehr erreichbar wären. Außerdem kritisiert er stark Vergemeinschaftung der europäischen Schulden und nennt EU Fehlkonstruktion. Das, was er kritisiert, ist jetzt der Vorschlag von Macron, sozusagen ein EU-Budget einzurichten. Das heißt also, dass Deutschland in der Wirtschaftspolitik auch jetzt faktisch nicht mehr souverän agieren kann und dass durch dieses EU-Budget Länder, die sehr hoch verschuldet sind, keinen Anreiz mehr sehen, mit der Verschuldung aufzuhören. Und weil sie davon ausgehen, dass im Rahmen dieses EU-Budgets die Geldmittel erhalten würden, die notwendig wären, um über die Runden zu kommen. Das heißt also, er sieht wirtschaftlich eine ganz klare, wirklich dramatische Entwicklung innerhalb der Europäischen Union, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die Schulden verallgemeinert werden. Und er sieht dann auch zwei Sphären, die klar zu trennen sind. Es gibt natürlich die ideologische, politische, kulturelle vielleicht Notwendigkeit, tatsächlich Europa zu vereinen. Aber das heißt nicht, dass man den Pragmatismus und vielleicht die Interessenslagen auf nationaler Ebene komplett dieser einen Sphäre unterordnen muss. Das heißt also, dass die Ökonomie oder ein pragmatischer Umgang mit ökonomischen Notwendigkeiten wirklich zu Lasten einer von politisch, gesellschaftspolitischen und ideologischen Entwicklung außer Acht gelassen wird, was tatsächlich sich wirklich negativ auswirken wird auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und Europas. Zudem prognostiziert Schauf keine Steuersenkung und im Gegensatz sagt er, dass die Steuern werden für die Unternehmen, vor allem für die mittelständischen Unternehmen, steigen. Er sieht jetzt keine zeitnahe Entlastung. Das, was er vielleicht erkennt, ist, dass durch die Steuerentlastungen für Unternehmen in den USA zum einen viele Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder international agierende Unternehmen den Hauptsitz vielleicht kurz- oder mittelfristig in die USA verlegen werden durch bestimmte Steuervorteile, dass Global Players auf unternehmerischer Ebene, die sich es erlauben können, von einem Tag auf den anderen die Produktionsstätten oder die zentrale Verwaltung einfach woanders zu kreieren oder zu installieren, dementsprechend vielleicht auch so handeln werden. Das heißt, dass so die Auffassung von Schauf tatsächlich wieder der Sektor, der am meisten sozusagen diese Last wird tragen müssen, auch fiskalischer Art, das heißt also in Bezug auf die Steuerlast, wieder die Familien- und mittelständischen Unternehmen sein werden, die 99,7% zu seiner Angabe der Unternehmen in Deutschland stellen. Unter anderem fällt die Flüchtlingspolitik und die Einwanderungspolitik von Merkel in seine Kritik. findet diese Politik absolut dilettantisch und nennt zum Beispiel Australien als Beispiel eines gelungenen Einwanderungskonzeptes. Er erwähnt dann auch, dass er nicht nachvollziehen kann, nach wie vor nicht nachvollziehen kann, warum es eine so große Euphorie bei deutschen Unternehmen, bei manchen deutschen Unternehmen und in der Wirtschaft in Deutschland gegeben hat, in Bezug auch auf die Aufnahme der Flüchtlinge. Denn ausgehend von ihrer Bildung und ausgehend von ihren Berufserfahrungen ist es so, dass er eigentlich auch schon im Vorfeld davon ausging, war so, dass er eigentlich auch von vornherein, für ihn zumindest, klar war, dass es ökonomisch für die Unternehmen wenig Sinn hat, tatsächlich Personen, die nicht die Qualifikationen haben, ins Land zu lassen, die ökonomisch auf diesem unternehmerischen Level nicht integrierbar wären oder beziehungsweise nicht die Qualifikationen mitführen, die notwendig wären, um den entsprechenden Bedarf an Fachkräften in Deutschland zu decken. Und als Fazit prognostiziert Scharf ziemlich düstere Zukunft, indem viele Leute Deutschland verlassen werden. Also das, was er sagt, ist, dass tatsächlich die Hochqualifizierten mitunter vielleicht Deutschland verlassen werden. Das ist sozusagen seine Abschlussprognose. Ja, Gustavo, wie findest du die Meinung von Malcolm Scharf? Ist die Zukunft tatsächlich so düster? Also ich denke, dass er einige Punkte nennt, bei der tatsächlich viele seine Ansicht teilen. Ich teile sie in Bezug auch auf die Integrationsmöglichkeit von Personen mit niedrigem Bildungsstand in das Wirtschaftsgeflecht Deutschland, in der Flüchtlingskrise zum einen. Ich teile auch seine Auffassung in Bezug auch auf dieses Konzept von Macron der Einrichtung eines EU-Budgets. Es ist etwas, was zulasten der stärkeren Wirtschaftsnationen in Europa gehen wird. Und nicht dazu tragen wird, dass viele Länder, die über Jahrzehnte hinweg eine Schuldenpolitik betrieben haben, die Notwendigkeit erkennen, daran etwas zu ändern. Aber ich glaube, es ist nicht zufällig, dass diese Idee von Macron initiiert wird, weil Frankreich wahrscheinlich in der Zukunft immer mehr Schulden haben wird. Ja, natürlich. Ist natürlich, diese Idee ist für Frankreich sehr vorteilhaft. Ja, natürlich. Franz würde, ich denke, es gar nicht vorschlagen. Wobei Frankreich eigentlich zwar ein Wackelkandidat ist in bestimmten ökonomischen Feldern, aber man jetzt in Bezug auch auf dieses EU-Budget, das Macron vorschlägt, das Hauptaugenmerk nicht auf Frankreich vielleicht liegen sollte, sondern vielleicht auch auf andere Nationen im Mittelmeerraum, das heißt Italien, Spanien, Portugal zum Beispiel. Das heißt also, es fehlt dann für diese Nation der Anreiz, tatsächlich anders zu wirtschaften und anders mit dem Budget umzugehen. Und das, was Macron will, ist, okay, ich werde jetzt einige Reformen durchführen, kommt mir aber ein wenig auf europäischer Seite entgegen, sodass ich das ein wenig abfedern kann. Das heißt also, es ist nichts anderes als eine Transferleistung von starken Wirtschaftsnationen in Deutschland, wie Deutschland zum Beispiel oder auch Niederlande oder die skandinavischen EU-Mitgliedstaaten, ein Zugeständnis an Frankreich finanzieller Art. Es ist eine finanzielle Transaktion zum Abfedern bestimmter Reformprozesse, die Macron als Gegenleistung verspricht. Ja, und das kritisiert Schau sehr stark. Natürlich kritisiert er stark, weil das heißt also, es ist ja dann kein Ende in sich. Das heißt also, wenn man diese Transferleistungen initiiert, sind sie ja nicht angebunden, ob Macron Versprechen einhält oder nicht, sondern es ist etwas, was dann permanent etabliert wird. Und dass das rückgängig machen, natürlich dann auch stark verkompliziert. Ja, und was denkt ihr? Teilt ihr die Meinung von Malcolm Scharf? Oder haltet ihr es hier für etwas überzogen? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und Patreon. Danke und ciao. Danke und ciao.